Das Land der Hinkenden aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Land der Hinkenden. Vor Zeiten gab's ein kleines Land, worin man keinen Menschen fand, der nicht gestottert, wenn er redte, nicht, wenn er ging, gehinket hätte. Denn beides hielt man für galant. Ein Fremder sah den Übelstand. Hier, dacht er, wird man dich im Gehen bewundern müssen, und ging einher mit steifen Füßen. Er ging, ein jeder sah ihn an, und alle lachten, die ihn sahen, und jeder blieb vor Lachen stehen und schrie, lehrt doch den Fremden gehen. Der Fremde hielt's für seine Pflicht, den Vorwurf von sich abzulehnen. Ihr, rief er, hinkt, ich aber nicht, den Gang müsst ihr euch abgewöhnen. Der Lärmen wird noch mehr vermehrt, da man den Fremden sprechen hört. Er stammelt nicht, genug zur Schande, man spottet sein im ganzen Lande. Gewohnheit macht den Fehler schön, den wir von Jugend auf gesehen. Vergebens wird's ein kluger wagen, und dass wir töricht sind und sagen, wir selber halten ihn dafür, bloß weil er klüger ist als wir. Ende von Das Land der Hinkenden, aufgenommen von Sonja.